eine Veranstaltung für die Bildung des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 fand am 6. Oktober im gemeinsamen Namen des Asiatisch-Pazifischen Vorbereitungskomitees und des Indonesischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 in der indonesischen Hauptstadt Jakarta statt. An der Stirnseite des Veranstaltungsplatzes hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. An der Veranstaltung nahmen teil die Vertreter des Asiatisch-Pazifischen, des Europäischen, des Afrikanischen, des Amerikanischen, des Ozeanischen und des Arabischen Vorbereitungskomitees und der Nationalen Vorbereitungskomitees, die Persönlichkeiten verschiedener Kreise von Indonesien, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in Indonesien und seine Mitarbeiter, sowie die Delegation des Koreanischen Vorbereitungskomitees. Die Teilnehmer legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkorb nieder und verneigten sich davor. Auf der Veranstaltung wurde berichtet, dass über 70 Vorbereitungskomitees in 6 Regionen und mehr als 50 Lehrenden gebildet wurden und wurden die Glückwunschadressen und Briefe der regionalen und nationalen Vorbereitungskomitees an die Veranstaltung für die Bildung des Internationalen Vorbereitungskomitees vorgestellt. Nach den Reden wurden auf der Veranstaltung verschiedene Fragen besprochen, darunter die sachlichen Fragen über die Veranstaltung des Kongresses zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, die Benummerung des Kongresses für dessen regelmäßige Veranstaltung und Weiterentwicklung zum Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan, die Errichtung eines Denkmals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan im Gebirge Baekdu, die tatkräftigere Entfaltung der Solidaritätsaktionen zur Unterstützung der gerechten Sache des koreanischen Volkes und die aktuelle Hilfe für den Wiederaufbau der Katastrophengebiete im Norden des Bezirks Nordhamgyong der TVRK. Auf der Veranstaltung wurden die Ehrenvorsitzenden und die gemeinsamen Vorsitzenden des Internationalen Vorbereitungskomitees gewählt. Nach der Rede des Leiters der Delegation des Koreanischen Vorbereitungskomitees, in der er zur Bildung des Internationalen Vorbereitungskomitees gratulierte, wurde ein Appell an alle fortschrittlichen Menschen der Welt veröffentlicht. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.